Thank you for creation. Danke für die Schöpfung. Thank you for your love. Danke für deine Liebe. For your goodness. Für deine Güte. And all that we eat. Für alles, was wir essen. The air that we breathe. Für die Luft, die wir atmen. And how we're created. Und wie wir geschaffen sind. To have relationships. Beziehungen haben können. You've given us a free will. Du hast uns einen freien Willen geschenkt. A conscience. Ein Gewissen. A heart and a mind. Ein Herz und einen Verstand. And emotions. Und Gefühle. And you've given us a spirit. Und du hast uns einen Geist gegeben. Speak to us tonight, I pray. Sprich zu uns heute Abend. On this Easter Sunday. An diesem Ostersonntag. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to read from Luke chapter 24. You don't have to turn there. Ich möchte aus Lukas 24 etwas vorlesen. Then we're going to go to the book of Hebrews. Und dann werden wir ins Buch der Hebräer gehen. This is Luke 24, verse 1. Lukas 24, Vers 1. But very early on Sunday morning, am Sonntag zeitlich in der Früh, the women went to the tomb, kamen die Frauen zum Grab, taking spices they had prepared. Und sie nahmen Öle mit, die sie vorbereitet hatten. They found that the stone had been rolled away from the entrance. Sie fanden den Stein weggerollt vom Eingang. So they went in. Also gingen sie hinein. But they didn't find the body of the Lord Jesus. Aber sie konnten den Leib des Herrn Jesus nicht finden. I wonder why. Ich frag mich warum. As they stood there puzzled, und während sie dort standen, two men suddenly appeared to them clothed in dazzling robes. Kamen zwei Männer zu ihnen in hellen Kleidern. The women were terrified. Die Frauen hatten Angst. And bowed with their faces to the ground. Und fielen mit ihrem Angesicht zum Boden. Then the men asked, dann fragte der Mann, why are you seeking the living among the dead? Warum sucht ihr den Lebenden unter den Toten? He is not here. Er ist nicht hier. He is risen from the dead. Er ist auferstanden von den Toten. Now that can just be a story tonight. Es kann einfach nur eine Geschichte sein heute. But for many of us, it's a reality. Aber für viele von uns ist es eine Realität. It was once a story. Es war eines Tages eine Geschichte. Until we met Christ. Bis wir Jesus getroffen haben. Tonight I'd like to help us to have an encounter with Christ. Und heute möchte ich euch helfen, diese Begegnung zu haben mit Christus. In a practical way. Auf eine praktische Art und Weise. I would like to read now from the Gospel of Luke. Starting with verse 23. Ich möchte jetzt aus dem Lukas-Evangelium vorlesen, Vers 23. I would like to read verse 46, the last words of Christ on the cross. Dem Vers 46, das sind die letzten Worte Jesu am Kreuz. It says, then Jesus shouted. Jesus rief aus. Father, I entrust my spirit into your hands. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. And with those words, he breathed his last. Und mit diesen Worten starb er. Just take a break for a moment. Just give the guys a time. I just want you to see the words clearly on the beamer. Es dauert ein bisschen, bis die Worte jetzt klar auf dem Beamer erscheinen. Let's just have a little prayer time until they get it together. Wir können eine Gebetszeit machen in der Zwischenzeit. Father, we think of this world today. Vater, wir denken an diese Welt heute. We think of all the people who are suffering. Wir denken an all die Menschen, die leiden. We think of over 200 nations. Wir denken an über 200 Nationen. We think of the people in Liberia tonight that we met. Wir denken auch an die Leute in Liberien, die wir getroffen haben. Who are real people. Das sind wirkliche Menschen. And we know their names. Wir kennen ihre Namen. And we've talked with them. Und wir haben mit ihnen gesprochen. And people all through South America. Und Leute in ganz Südamerika. All over Africa. In ganz Afrika. Indonesia, China, India. Indonesien, China und Indien. Just the whole world, Lord. Die ganze Welt, Herr. And we thank you that you gave yourself for this whole world. Und wir danken dir, dass du dich selbst hingegeben hast für diese ganze Welt. Bless these words, I ask. Segne diese Worte, das bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. In Matthew chapter 27, verse 50. Matthäus 27, Vers 15. The Bible says this. Sagt die Bibel Folgendes. I think there's like angels appearing or something. Any more angels around? Okay. It says that Jesus cried out with a loud voice and yielded up his spirit. Es steht, dass Jesus mit einer lauten Stimme ausgerufen hat und seinen Geist Gott anbefohlen. And at that moment the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom. Und in diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Okay, let's back up for a moment and let's go back to verse 50 of Matthew 27. Gehen wir zurück zu Vers 15. 50. Go back one more. Let's just start from here again. Jesus cried out with a loud voice and yielded up his spirit. Jesus aber schrie laut mit lauter Stimme und gab den Geist auf. And at that moment the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. I want to show you a few pictures of just how incredible that must have been. Und ich möchte euch ein paar Bilder zeigen, damit ihr seht, wie unglaublich das gewesen sein muss. Because that curtain has a very, very powerful significance for us. Weil dieser Vorhang hat eine ganz besondere Bedeutung für uns. The whole way that the temple was set up. Die ganze Art, wie der Tempel aufgebaut war. This curtain represented the barrier between God and man. Dieser Vorhang zeigt die Barriere, die zwischen Gott und dem Menschen ist. This curtain in the temple was 18 meters high. Dieser Vorhang im Tempel war 18 Meter hoch. It was 9 meters wide. 9 Meter weit. That's wider than the stage. Das ist breiter als die Bühne. And it was 10 centimeters thick. Und er war 10 Zentimeter dick. And this is a picture of Herod's temple. Das ist ein Bild des Tempels des Herodes. And if we go to the next one, this is a panoramic view of Jerusalem. Da sieht man das Panorama von Jerusalem. And the Temple Mount. Und den Tempelberg. Go to the next one. This is a model of the temple. Und das ist ein Modell, wie so ein Tempel aussieht. You see the first area. Der erste Bereich is the court of the women. Ist der Vorhof der Frauen. And that area around the temple area itself, the building. Und das Gebäude selbst is the court of the priests. Das ist der Vorhof der Priester. And in the building itself, und im Gebäude drinnen, there's two parts. Gab es zwei Teile. There's the holy place, das Heiligtum, and there's the most holy place. Und das Allerheiligste. The only one who could go into the most holy place was the high priest. Der einzige, der in das Allerheiligste gehen durfte, war der hohe Priester. He could only go once a year. Er konnte nur einmal im Jahr dort and hineingehen. Sometimes they would die. Und manchmal starb er dabei if they didn't do it just how God wanted it. Wenn es nicht ganz genau nach den Vorschriften and there was some kind of familiarity, und sie einfach aus Gewohnheit hineingegangen, they would die. Würden sie sterben. And those priests, they wore little bells. Und diese Priester haben kleine Glöckchen gehabt. And those bells would tell everyone, und diese Glöckchen würden jeden sagen, that the priest was still alive. Dass der Priester noch immer lebt. They would just hear jingle, jingle, man jingle. Konnte es einfach hören. Because he's in the presence of God. Denn er ist in der Gegenwart Gottes. And before he went in, he would wash himself. Und bevor er hineinging, musste er sich waschen. He would sacrifice for himself and the people. Er musste Opfer bringen für sich selbst und and für then den he Menschen. Would slip in und dann würde er hineingehen. Behind the curtain. Hinter den Vorhang. And he would take incense. Und er würde Räucherwerk and he would burn it so that the presence of God would be shielded from his eyes. Und er würde dieses Räucherwerk ständig anzünden, damit die Gegenwart Gottes vor seinen Augen verschlossen ist. And he would take blood and he would sprinkle it on what's called the Ark of the Covenant. Und er würde es auf die Bundeslade sprühen. And this is a very powerful picture of what Jesus would accomplish. Und das ist ein ganz wunderbares Bild auf das, was Jesus gemacht hat. We'll come back to that in a minute. Let's go further. There's another picture. You see how small the people are and how big this building is. Da sieht man, wie klein die Menschen sind im Vergleich zu diesem Gebäude. Let's go a little further. This was the tabernacle in the wilderness. Und das war der Anbetungsort dort in der Wüste. And the temple was built in a similarity. Und der Tempel wurde nach diesem Vorbild gebaut. Where it had the courtyard of the priests. Es gibt auch die Vorhöfe und die Priester. And then inside the tent there was the holy place and the most holy. Und im Zelt gab es auch diese zwei Teile, das Heiligtum und das Allerheiligste. And Israel camped around. Und rundherum haben die Israeliten in Zelten gewohnt. The next slide. We see again that the temple area was made in a similarity to the tabernacle. Da sehen wir das noch einmal, dass das genauso gebaut war wie der Tabernakel in der Wüste. A little further. In this little painting, you see that Israel was camped around the tabernacle. Hier sieht man wieder, dass das Volk Israel rundherum in Zelten gewohnt hat. And if we could look from above, from an airplane, und wenn wir es von einem Flugzeug aus sehen könnten, the tents would be in the form of a cross. Dann würden wir sehen, dass die Zelte in Form eines Kreuzes angeordnet there are symbols sind. And pictures everywhere. Es gibt Symbole und Bilder überall, pointing to Christ. Die auf Christus hindeuten. A little further. This is a picture of the temple area. Und das ist ein Bild vom Tempel, vom Inneren. A smaller picture. You see the first areas where the priest would go in. Da sieht man den ersten Teil, wo der Priester hineingeht. And you see one curtain and a second curtain. Beim ersten Vorhang und dann kommt er zum zweiten Vorhang. And when the priest went into the holy place, there was a candelabra on the left side. Und wenn der Priester hineinging in diesen Tempel, da war auf der einen Seite dieser siebenarmige Kerzenleuchter. And there was a table with 12 loaves of bread on it. Und ein Tisch mit 12 Brotlaiben auf der anderen Seite. And as he would approach the second curtain to the holiest of all, und während er in das Allerheiligste eintritt durch den zweiten Vorhang, there would be this altar of incense. Da war dieser Altar mit dem Räucherwerk. That would be burning constantly. Und der musste die ganze Zeit brennen. And the priest had to make sure that it was burning constantly. Und der Priester musste sich darum kümmern, dass das immer brannte. The altar belonged to the holy place, the holiest. Eigentlich gehörte dieser Altar in das Allerheiligste. It was just on the side of the curtain because the priest had to keep the incense burning. Es war nur einfach deshalb vor dem Vorhang, weil der Priester ständig das am Brennen halten musste. But it was a picture. Aber es war ein Bild. It was a picture of Christ. Ein Bild von Christus. The brokenness of Christ. Die Gebrochenheit Christi. It was a picture of Christ who ever lives. Es war ein Bild von dem Christus, der ewig lebt. And when Jesus died, und als Jesus starb, at that moment, in diesem Moment, it was 3 o'clock in the afternoon. Es war 3 Uhr am Nachmittag. And that was the time when the priests would begin their daily sacrifices. Und das war genau die Zeit, wenn die Priester mit den Opferungen begannen. So the entire area was filled with priests. Also das ganze Gebiet dort war mit Priestern gefüllt. And suddenly, und plötzlich, this curtain begins to tear from top to bottom. Beginnt dieser Vorhang zu zerreißen von ganz oben bis nach unten. I don't know if 2 cherubim did it. Ich weiß nicht, what? Ob 2 Cherubime getan haben. But it just tore, this 10 cm thick curtain just tore. Aber dieser 10 cm dicke Vorhang ist einfach zerrissen. Must have sounded like an earthquake. Just muss wie ein Erdbeben gewirkt haben. And everyone wondered, what is going on? Die Leute haben gedacht, was ist los? Everyone's just like panicking and this thing just keeps tearing. 1 meter, 2 meters, 3, all the way down. Sie haben die Panik bekommen, wie ein Meter nach dem anderen auseinandergerissen ist, bis nach unten. And suddenly, you can see the holy place, the holiest. Plötzlich konnte man ins Allerheiligste hineinschauen. You could see the Ark of the Covenant. Man konnte die Bundeslade sehen. We'll show you that now. This is the holiest of all, looking into it. Das ist das Allerheiligste, da kann man hineinschauen. This is just the tabernacle view. Das ist nur ein Tabernakel. This is the curtains are pulled back. Die Vorhänge sind zur Seite gezogen. But the curtains were never pulled back. It's just so we could see. Aber das ist nur, damit wir das sehen könnten. The next picture. Waren die Vorhänge nie zur Seite gezogen. This is the Ark of the Covenant. Und das ist die Bundeslade. Inside were the Ten Commandments. Darinnen befanden sich die 10 Gebote. Aaron's rod. Und der Stab Aarons. And manna. Und das Manna. And it was made from solid gold outside. Und es war ganz aus Gold gemacht. And the cherubim on top. Und oben waren 2 Cherubim. Protecting the holiness of God. Und sie haben die Heiligkeit Gottes mit den Flügeln and on the beschützt. Curtain there was woven these cherubim. Und auch am Vorhang waren diese Cherubime hineingewebt. And it was a message for humans. Und das war eine Botschaft für die Menschen. Don't mess with the holiness of God. Leg dich nicht mit der Heilig, messe dich nicht mit der Heiligkeit Gottes. This is no joke. Das geht God nicht. Is a holy God. Gott ist absolut heilig. You cannot go past this wall. Du kannst nicht zu ihm durchdringen. And this Ark of the Covenant represented the judgment seat of God. Und dieser Teil von der Bundeslade hat den Barmherzigkeitsstuhl. It was von called Gott the mercy seat. Es wurde der Barmherzigkeitsstuhl genannt. And the priest, genannt. High priest, would go in and he would sprinkle blood on it. Und der hohe Priester ging hinein und hat darauf Blut gesprengt. Because without the shedding of blood, there's no forgiveness of sin. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Go a little further. This is a picture of how it may have looked in the temple itself. So ungefähr muss das im Tempel ausgeschaut haben. And this picture doesn't have the curtain there. Und hier sieht man den Vorhang nicht. But the curtain would always have been there. Aber der Vorhang wäre immer dort. And the high priest would go around and he'd go in. Und der hohe Priester allein durfte hineingehen. Once a year. Einmal im Jahr. But Jesus is that high priest. Aber Jesus ist dieser hohe Priester. And this is a shadow. Und das ist nur ein Schatten. And this shadow is gone now. Und dieser Schatten ist weg jetzt. Because the reality has come. Weil die Realität beginnt. And so many people just live in the shadows. Und so viele Menschen leben einfach im Schatten. They just live in the symbols. Sie leben mit Symbolen. But never move to the reality. Sie dringen niemals durch zu der Realität. And I would like to speak about that reality tonight. Und über diese Realität möchte ich sprechen heute. Let's go further. And it brings us to Hebrews chapter 10. Und das bringt uns zu Hebräer 10. Starting with verse 19. Vers 19. It speaks about this curtain. Das spricht über diesen Vorhang. It speaks about the holy place. Es spricht über das Heiligtum. And it says this. Und es sagt: Therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. Da wir nun Brüder Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. By a new and living way which he inaugurated for us through the veil, through the curtain, that is his flesh. Auf den neuen und lebendigen Wege, welchen er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. What does it mean, his flesh? What are you talking about? Sein Fleisch? It was a picture. Es war ein Bild. Because Jesus came from the other side. Weil Jesus kam von der anderen Seite. He was God the Son. Er war Gottes Sohn. And he became a human. Und er wurde ein Mensch. And he lived a sinless life. Und er hat ein sündloses Leben gelebt. And this barrier represented sin. Und diese Barriere repräsentiert die Sünde. And Jesus became sin for us. Und Jesus wurde selbst für uns zur Sünde. The Bible says that he who knew no sin. Die Bibel sagt, dass der ohne Sünde war, he became sin, wurde für uns zur Sünde, that we might be made the righteousness of God in him. Damit wir durch ihn die Gerechtigkeit Gottes bekämen. When Jesus went to the cross, als Jesus zum Kreuz ging, he hung on that cross for 6 hours. Und hang dort für 6 Stunden. And scholars say for the first 3 hours he experienced the wrath of man. Und die Schriftgelehrten sagen, die ersten 3 Stunden hat er diesen Zorn der Menschen erfahren müssen. About midday, the sun darkened. Als die Sonne sich verfinstert hat. Completely darkened. Es wurde vollkommen dunkel. It was totally dark. Es war vollkommen dunkel. And he experienced 3 hours of the wrath of God. Und da hat er 3 Stunden lang den Zorn Gottes erfahren müssen. And he cried out, my God, why have you forsaken me? Und er hat sogar ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? It was the only time Jesus ever called his father. Das war die einzige Zeit, wie Jesus seinen Vater not with the word father. Nicht mit dem Worten Vater genannt my God, hat, my God. Sondern gesagt hat, mein Gott, mein he Gott. Was experiencing all of God's wrath for er hat us. Den ganzen Zorn Gottes, der uns gegolten hätte, took upon him the sin of the world. Er hat die Sünde der Welt auf and sich he genommen. Hung there as the sacrifice lamb. Und er ist dort gehangen als das Opferlamm. And his whole purpose was to destroy the curtain. Und sein ganzer Zweck bestand darin, diesen Vorhang it was zu zerstören. To destroy this barrier between God and man. Diese Barriere zu zerstören, die zwischen Gott und dem Menschen war. This curtain that no one could go around, no one could go through. Diesen Vorhang, wo niemand hinein, niemand durchgehen durfte. This barrier that no one could tear down. Diese Barriere, die niemand überwinden konnte. And when Jesus hung there, und als Jesus dort hang, he said, my God, why have you forsaken me? Sagte er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? And then he said, I thirst. Und dann hat er gesagt, ich habe Durst. And then he said, it's finished. Und dann hat er gesagt, es ist vollbracht. And then he said, Father, und dann sagt der Vater, into your hands, in deine Hände my spirit. Befehle ich meinen Geist. He bowed his head and died. Und dann senkte er seinen Kopf und starb. And at that moment, that temple curtain was torn in two by God. Und genau in diesem Moment ist dieser Vorhang im Tempel durch Gott zerrissen worden. It was a demonstration to all. Und das ist eine Demonstration für alle. To all those priests who were there. Für alle Priester, die dort waren. That barrier no longer exists. Dass diese Barriere nicht mehr länger existiert. In Christ. Durch Christus. That through the blood of Christ we all now can have the same access that the high priest had. Denn durch das Blut Jesu Christi können wir jetzt alle diesen gleichen Zugang haben, den nur die Hohepriester hatten. But even greater access. Oder sogar noch einen größeren Zugang. Because now we approach him as sons and daughters. Denn jetzt sind wir seine Söhne und Töchter. Now let's go a little further. Since we have a great high priest over the house of God. Und einen großen Priester über das Haus Gottes. We have him because he rose from the dead. Wir haben ihn deshalb, weil er auferstanden ist. He is alive today at the right hand of the Father. Er lebt heute und er sitzt zur Rechten des Vaters. Just like we know that China exists and the United States exists. So wie wir wissen, dass es China gibt und dass es Amerika gibt. And we can't feel it, but we just know it's there. We know it's there. Wir können es nicht fühlen, aber wir wissen es. We know that Jesus is seated at the right hand of the Father. Genauso wissen wir, dass Jesus zur rechten Hand des Vaters sitzt. How do we know? Wie wissen wir das? Because he told us. Weil er es uns gesagt hat. And if we believe his word, und wenn wir seinem Wort glauben, then we are called, dann werden wir genannt believers. Gläubige. We are believers, wir sind Gläubige, because we believe him. Weil wir ihm glauben. That's why we're believers. Deshalb sind wir gläubig. Verse 22. Vers Look 22. At this. Let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith. So lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. I just want to focus on this verse tonight. Und auf diesen Vers möchte ich mich fokussieren. Let us draw near. Lasst uns hinzutreten. With a sincere heart. Mit einem wahrhaftigen Herzen. Now we have all the liberty to draw near. Wir haben alle die Freiheit, nahe zu kommen. There's only one condition. Es gibt nur eine einzige Bedingung. With a sincere heart. Mit wahrhaftigem Herzen. But I like the German word better than the English word. Und mir gefällt das deutsche Wort hier besser als das englische. It's closer to the original Greek word. Denn es kommt näher zu dem griechischen Let's Original. Go to the next. This word, wahrhaftig or true, can mean authentic. Dieses Wort kann authentic bedeuten. Genuine, real, real, sincere, wahr, transparent, true, wahr, truthful, wahrhaft. Truthful is From all the words I've studied, truthful appears to be the most accurate. Von allen Worten, die ich dazu studiert habe, ist wahrhaftig das exakteste Wort. And the most applicable for us. Und, how do you approach God? Wie kann man sich Gott nähern? How do we enter the presence of God? Wie kann man die Gegenwart Gottes eintreten? Let us draw near. Lass uns nahe kommen. You know, there's no barrier between us and God. Es gibt keine Barriere mehr zwischen uns und Gott. In Christ, through Christ, in Christus, by His Christus, blood, we can have access to the Father. Durch sein Blut haben wir den Zugang zum If Vater. We call upon His name, wenn wir seinen Namen anrufen, we can experience His presence. Können wir seine Gegenwart erfahren. But most of the world will live their life and never have experienced the presence of God. Die meiste Welt lebt dahin und wird niemals die Gegenwart Gottes erfahren. I would say that most Christians will have lived their life. Auch viele Christen werden ihr Leben leben and only have experienced his presence at times. Und seine Gegenwart nur ab und zu erfahren. Maybe they experienced it once 18 years ago. Vielleicht die Erfahrung, die er vor 18 Jahren and gemacht they gave hat, their life to Christ. Sein Leben Christus gegeben But it's hat. Not like, it's not like a daily experience. Aber es ist keine tägliche Erfahrung mehr. Even when they come to church, sogar wenn sie in die Gemeinde kommen, it's kind of more of an outward thing. Ist es mehr eine äußerliche Sache. They'll sing the songs, but it's not really that they sense God. Man singt vielleicht seine Lieder, aber es ist nicht so, dass man wirklich they Gott love the spürt. Atmosphere. They'll say it's a beautiful thing. I love to go. Die Atmosphäre ist schön, alles ist nett in der but Gemeinde. But if you interviewed them and said, would you honestly say that you were in the presence of God? Aber wenn man sie interviewen würde und sagen würde, kannst du ehrlich sagen, dass du in der Gegenwart Gottes bist? I don't know. Ich weiß nicht. We have to know. Aber wir müssen das wissen. Jesus died to Jesus open starb, this up for us. Um genau das für uns zu öffnen. Go back to that verse. Gehen wir zurück zu dem Vers. Let us draw near. Lass uns hinzutreten. With a truthful heart. mit wahrhaftigem Herzen, in full assurance of faith. In voller Gewissheit des Glaubens. God wants us to know, Gott möchte, dass wir wissen, that we are in his presence. Dass wir in seiner Gegenwart sind. Now to help us, I want you to look back at this picture. Um uns zu helfen, möchte ich, dass wir zurückschauen zu diesen Bildern. When the priests came into the holy place, the first room. Wenn die Priester in das erste Heiligtum eintraten. There was two things that characterized that room. Gab es zwei Dinge, die das charakterisiert haben. The seven candles. Den siebenarmigen Leuchter. And the 12 loaves. Und die 12 Brotlaibe. The altar belonged to the holiest. Der Altar gehörte nämlich eigentlich ins Allerheiligste. These two things. Diese zwei Dinge were given by God to tell us something. Waren von Gott gegeben, damit sie uns etwas sagen. These are two requirements. Das sind zwei Voraussetzungen. To help us enter his presence with a truthful heart. Die uns helfen können, mit wirklich wahrhaftigen Herzen in seine Gegenwart zu kommen. Have you ever been outside at night and just talked to God? Wart ihr schon einmal draußen in der Nacht und habt mit Gott gesprochen? Maybe been a little angry with God about something. Vielleicht hat man sich gerade ein bisschen geärgert über Gott. And you look at the stars and say, God, talk to me. Und man schaut auf die Sterne. Where are you? Und sagt, Gott, wo bist du überhaupt? I'm doing all the talking. Ich spreche die ganze Zeit. You talk. Where are you? Aber wo bist du? Show me a shooting star. Lass eine Sternschnuppe erscheinen. Move the Milky Way a little bit for me. Bewege ein bisschen die Milchstraße für mich. Turn the Big Dipper around once. Den großen Wagen umdrehen. Spin it for me. Drehen um für mich. Come on, show me that you're there. Komm, zeig mir einfach, dass du da bist. I've been following you for so long. Ich folge dir doch schon so you lange nach. You can do me some favor. Du kannst mir doch auch einmal einen Gefallen Come tun. On. Komm. Hello. Hallo. Where are you? Wo bist du? Father. Vater. Speak to me. Sprich zu mir. Ever been like that? Ist euch das schon einmal passiert? I've had a few of those. Mir ist schon öfter passiert. And then he shows up. Und dann zeigt er sich. But not in the stars. Aber nicht in den Sternen. Not in the moon. Und nicht im Mond. Where does he show up? Wie zeigt er sich? He shows up in here. Er zeigt sich in unserem Herzen. In the temple. Im Tempel. 1 Corinthians 6:19. 1. Korinther 6, Vers 19. Know ye not that you are the temple of the Holy Spirit? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Know ye not that you are the temple of the Holy Spirit? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? The temple of the Holy Spirit, the Spirit of God lives in you. Der Geist Gottes lebt in dir. He's inside of us. Er ist in uns. Christ in us, the hope of glory. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. But how is that released? Aber wie kann das freigesetzt werden? I understand it in my mind. Ich verstehe es mit meinem Verstand. But how is that released? Aber wie kann ich es freisetzen? Let's go to the other table. What does the bread speak of? Wovon spricht das Brot? Man shall not live by bread alone. Der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, but by every word that comes from the mouth of God. Sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. When we come to God, we got to speak the truth. Wenn wir zu Gott kommen, müssen wir die Wahrheit sprechen. When we speak the truth, wenn wir die Wahrheit sprechen, and we depend on the Holy Spirit, und wir abhängig sind vom Heiligen Geist, we will experience the very presence of God. Genau dann werden wir die direkte Gegenwart Gottes erfahren. But sometimes we come to God and we speak the truth, but they're only truth about the way we feel. Aber manchmal kommen wir zu Gott und wir sagen die Wahrheit, aber wir erzählen nur die Art und Weise, wie That's wir fühlen. Okay. Das ist okay. But if you stop there, it's not okay. Aber wenn du dort aufhörst, ist es nicht okay. God wants to hear truth. Denn Gott will Wahrheit hören. I want you to look at another verse. Zeig Romans 3:4. Römer 3, Vers 4. This is the same Greek word. Hier ist das gleiche griechische Let Wort. Let God be found true. Gott aber sei wahrhaftig. And though every man be found a liar. Jeder Mensch aber Lügner. You know, oftentimes we come to God. Manchmal kommen wir zu Gott. And we're just lying. Und wir lügen einfach. We're just a bunch of liars. Wir sind einfach Lügner. Lord, I feel so empty. Herr, ich fühle mich so leer. God's like, okay. Gott sagt, okay. Where are you? Wo bist du? Right here. Ich da. You never help me. Du hilfst mir nie. Liar. Lüge. Lie number one. Let's keep going. Lüge Nummer eins. How many lies are you going to say here? Wie viele Lügen wirst du vorbringen jetzt? You've forsaken me. Du hast mich verlassen. Lie number two. Lüge Nummer zwei. Let God be true and every man a liar. Lass Gott wahrhaftig sein, aber jeder Mensch ein Lügner. As we draw near to God, wenn wir uns Gott nähern, draw near with a heart full of truth. Dann nähere dich mit einem Herz voll von Wahrheit. Speak forth His word. Sprich sein Wort aus. Speak your feelings, but speak them in light of His word. Sag ihm deine Gefühle, aber sag sie im Lichte seines Wortes. Father, Vater, where are you? Wo bist du? I feel forsaken. Ich fühle mich verlassen. Though I know you will never forsake me. Obwohl ich weiß, dass du mich doch nie verlassen wirst. Hebräer 13, Vers 5. Do you care about me? Kümmerst du dich um mich? I know you do. Ich weiß, dass du das tust. Because it says to cast all my cares upon you because you care for my soul. Denn es steht geschrieben, dass ich alle Sorgen auf dich werfen soll, weil du dich um meine Seele kümmerst. Father, I feel like I'm lacking everything. Vater, mir geht's, als würde mir es an allem mangeln. Your word says, aber dein Wort the Lord sagt, is my shepherd, I'll never lack anything. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Father, Vater, do you hear me? Hörst du mich? I love you. Ich liebe dich. I know you love me. Und ich weiß, dass du mich with liebst. An everlasting love. Mit einer ewigen Liebe. Jeremiah 31. Jeremias 31. Verse 3. Vers 3. I know you know the verses, Lord. Ich weiß, du kennst diese Verse, Herr. Just reminding myself where they are. Ich muss mich einfach selbst erinnern, wo sie stehen. Father, Vater, would you speak to me? Würdest du zu mir sprechen? Would you fill me with your spirit? Würdest du mich füllen mit deinem Geist? Like Jesus said in John chapter 7. So wie Jesus sagt in Johannes 7. Those that believe, die, die glauben, from their innermost being shall flow rivers of living water. Aus deren Inneren wird lebendiges Wasser hervorfließen. Father, Vater, you know what happens? Wisst ihr, was dann passiert? Romans chapter 10. Römer Kapitel 10. Where is Christ? Wo ist Christus? Should we go to heaven to get him? Sollen wir in den Himmel gehen und suchen? Shall we look in the center of the earth to find him? Sollen wir in der Erde suchen? Where is Christ? Wo ist er? He's right there. Er ist genau da. Right on your mouth. In deinem Mund. The word of faith. Das Wort des Glaubens. And when we speak forth his word, wenn wir sein Wort aussprechen, and we draw near with a truthful heart, und uns ihm nähern mit einem wahrhaftigen Herzen, not a lying heart, kein lügendes we Herz, can tell God how we feel, wir können Gott sagen, wie but wir let's uns not fühlen. Lie, aber wir sollen nicht lügen. Oh Lord, Father, oh Herr, Vater, I'm so unworthy, ich bin so unwürdig, to approach you. Ich kann dich nicht, dir nicht begegnen. My sin is too big to meine forgive. Sünde ist einfach zu groß für Vergebung. Michael, listen to this one. Michael, horchte das an. This one makes me so sad. Der macht mich traurig. My sin is too big to forgive. Meine Sünde ist zu groß für Vergebung. I just hate when they say that. Ich hasse das, wenn er das sagt. I can't stand it. It makes me so angry. Es macht mich so zornig. Why don't they live in truth? Ich möchte, dass er in der Wahrheit lebt. Why don't they meditate on the cross? Warum meditiert er nicht über das Kreuz? There's no sin that's too big. Es gibt doch keine Sünde, Jesus die zu groß died for the sins of the whole world. Jesus starb für die Sünde der ganzen Welt. Child, Kind, go read my word, please. Bitte lest doch mein Wort. Colossians 3:16. Galater 3, Vers 16. Let the word of Christ dwell richly in your heart. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. So that when we approach God, dass wenn wir uns Gott nähern, we're approaching him in truth. Dass wir ihm in Wahrheit uns nähern. If you don't have the word memorized, wenn du das Wort nicht auswendig kannst, just take a Bible, dann nimm es in die Hand and open it, und öffne es. And as you pray, und während du betest, just read it, lese es. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. And then personalize it. Und dann mach es zur Person. Jesus, you're my shepherd. Jesus, du bist mein Hirte. I'll never lack anything. Mir wird niemals etwas mangeln. You personally lead me. Denn du persönlich leitest down mich in green pastures. Und du lässt mich niederlegen auf grünen Auen. And you personally Und du persönlich lead me to still waters. Führst mich zu stillen Wassern. And you personally restore my soul. Und du persönlich wirst meine Seele wiederherstellen. And guide my paths in righteousness. Und du wirst meine Wege leiten in Gerechtigkeit. And you know what happens? Wisst ihr, the Holy Spirit that is inside of us. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, makes his presence known. Macht seine Gegenwart bekannt. And you know that you know that you know that you know that you know. Und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du wirklich weißt. That suddenly das plötzlich, the presence of God isn't out there. Die Gegenwart Gottes ist nicht da draußen irgendwo. We think it's out there. Wir denken manchmal, dass we're in es draußen saying, wow, the presence of God wir is sind so im Gottesdienst cool. Und denken uns, wow, die Gegenwart no, Gottes ist it's da. Right here. Aber es ist genau it's hier. Coming from you. Es kommt aus dir. We are the temple of the Holy Spirit. Wir sind der Tempel des Heiligen the person Geistes. Next to you might be in another world. Die Person neben dir ist vielleicht and in einer like, anderen wow, Welt. Awesome. Und du bist, wow, erstaunlich. The presence of God, die Gegenwart Gottes, the peace, the joy, der Friede, awesome. Die Freude, erstaunlich. The person next to you is looking like, are you crazy? Die Person neben dir schaut dich an und denkt sich, der ist the verrückt. Presence of God, dude, man, come on. Die Gegenwart Gottes. The presence of God. But where is it coming from? Aber woher kommt das? Inside. Es kommt aus uns. He is inside of us. Er ist in uns. And we release it. Und wir können es freisetzen through his word, durch sein Wort, through the power of the Spirit, durch die Macht des and Geistes. Then we draw near, und dann können wir uns nähern through the blood of Jesus, durch das Blut Jesu, forgiving us all of our sin. Der uns alle unsere Sünden vergibt. It's awesome. Das ist erstaunlich. And this is the Christian life. Und das ist das christliche Leben. But so many of us will grieve the Spirit, aber so viele von uns betrüben den Geist, because we will always be thinking our own thoughts. Weil wir immer unsere eigenen Gedanken haben. We'll just be speaking lies. Wir sprechen Lügen aus. It's not true. Aber es that's ist nicht wahr. True about God. Es ist nicht wahr, was that's du denkst God. Über Gott. So ist Gott God nicht. Will never do that. Gott würde das nie tun. God loves you. Denn Gott liebt dich. He will never forsake you. Er wird dich nie verlassen. He would never reject you. Er wird dich nie zurückweisen. There's no sin that's too big. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist. There's no sin that's too many. Es gibt doch nicht zu viele Sünden. Let's pray tonight. Lass uns beten heute. Maybe here for the first time. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Maybe you've never had an encounter with Jesus. Vielleicht hast du noch nie eine Begegnung gehabt mit Jesus. I had an encounter with him. Ich hatte eine. My first one. Meine erste. When I was 18 years old. Als ich 18 Jahre alt war. And I prayed his word. Und ich betete sein Wort. We can pray the same verse tonight. Und wir können den gleichen Vers beten heute. Bible says this. Die Bibel sagt Folgendes. These are the words of Jesus. Das sind Worte von Jesus. I knock on the door. Ich klopfe an die Tür. And if any man hears my voice, und wenn jemand meine Stimme hört, I will come in to him. Dann werde ich zu ihm hineinkommen. And I will fellowship with him. Und ich werde mit ihm Gemeinschaft haben. Would you pray with me? Möchtest du beten mit mir? Pray a prayer like this. Bete ein Gebet ungefähr so. God in heaven, Gott im Himmel, I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Come into my life. Komm in mein Leben. I invite you. Ich lade dich ein. Cleanse me. Reinige mich. Through the blood of Jesus Christ, your Son. Durch das Blut Jesu Christi, deines Sohnes. Who died on the cross. Der am Kreuz gestorben ist. For my sin. Für meine Sünden. He was buried. Er wurde begraben. And after 3 days he rose from the grave. Und nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden. And is alive today. Und er lebt heute. Say, God, forgive me. Sag Gott, vergib mir. All of my sin. Alle meine Sünde. There's no sin that's too big. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist. Jesus is the Lamb of God. Jesus ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das die Sünden der Welt wegnimmt. Say those words. Sage diese Worte. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamm Gottes. Take away my sin. Nimm meine Sünden weg. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamm Gottes, take away my sin. Nimm meine Sünde weg. And fill my heart with your spirit. Und fülle mein Herz mit deinem Geist. I pray. Ich bete. In Jesus' name. In Jesu Namen. Maybe you're a believer tonight. Vielleicht bist du gläubig heute. And you haven't been in the presence of God in a while. Aber du warst schon eine Weile nicht in der Gegenwart Gottes. Maybe there's somebody that you really don't like. Vielleicht gibt's jemanden, den du überhaupt nicht leiden kannst. Maybe you're bitter. Vielleicht bist du verbittert. Or angry. Oder zornig. You're jealous. Oder eifersüchtig. Maybe dishonest. Vielleicht enttäuscht. There's just something in your life. Vielleicht gibt es was in deinem Leben. And you just can't enter. Du kannst einfach nicht eintreten. Your conscience is bothering you. Weil dich dein Gewissen plagt. It's just hurting you. It's torturing you. Es quält dich. And you're turning from God. Und du drehst dich weg von Gott. And God's saying, "Come, enter." Und Gott sagt doch komm. And you're saying, "I can't. I just can't." Und du sagst nein, ich kann nicht. I can't do this. Ich kann das nicht machen. I can't forgive this person. Ich kann dieser Person nicht vergeben. I can't change my life. Ich kann mein Leben nicht ändern. I just can't draw near. Ich kann einfach nicht nahe kommen. Let's pray tonight. Dann lass uns beten heute. Let's pray that the Holy Spirit would fill your heart, dass der Heilige Geist dein Herz füllt, with strength, mit Kraft. Just think of that thing. Denk an diese eine Sache, that hurts you so much, die dich so sehr schmerzt. And just lift your hand and give it to God. Und heb deine Hand und gib es Gott. Say, God, please take this from me. Sag Gott, bitte nimm mir das weg. Please. Bitte. I want to draw near. Ich möchte mich nähern. Please help me. Bitte hilf mir. Please help me. Bitte hilf mir. Cleanse me. Reinige mich. Embrace me. Umarme mich. Come and get me, please. Komm und hol mich, bitte. Father, we pray tonight. Vater, wir beten heute. For every single person here. Für jede einzelne Person hier. Pray for teenagers tonight. Wir beten für Teenager heute Abend. I'm so thankful for our kids, Lord. Wir sind so dankbar für unsere Kinder, Herr. But maybe there's one or two. Vielleicht gibt's ein oder zwei. We're just not walking with you. Die nicht mit dir gehen. Maybe have a spirit of mockery. Die vielleicht einen Geist des Spottes haben. Give it to God tonight. Gib es Gott heute. Just say, God, that's me. Sag Gott, so bin ich. I don't want to be a mocker. Aber ich möchte kein Spötter sein. I want to be a worshipper. Ich möchte ein Anbeter sein. Jesus, thank you tonight. Danke, Jesus, heute. I thank you for your presence in my heart. Ich danke dir für die Gegenwart in meinem Herzen. I thank you for the presence, your presence in all of our hearts as we believe. Wir danken dir für die Gegenwart, für deine Gegenwart in alle unsere Herzen, and the presence that we sense in this room. Und auch die Gegenwart, die wir in diesem Raum spüren. Because it's radiating from us. Weil sie ausstrahlt von uns. Thank you for your love. Danke für deine Liebe. We love you, Lord. Wir lieben dich, Herr. Let's have the worship team come up. Das Anbetungsteam. Very quietly. Raufkommen. I want you to think of a blind man. Denk an einen blinden Mann. His name was Bartimaeus. Sein Name war Bartimaeus. And the crowds were following Jesus. Und das Volk ging Jesus nach. Everybody was trying to touch Jesus. Alle wollten Jesus berühren. And Jesus was just moving along. Und Jesus ging einfach weiter. And suddenly Jesus hears. Und plötzlich hört Jesus something that would stop him dead in his tracks. Er hört etwas, das ihn stehen blieben ließ. He hears these words. Er hört diese Worte. Son of David. Sohn Davids. Son of David. Sohn Davids. Have mercy on me. Erbarme dich meiner. And as Jesus is walking, he stops. Und während Jesus geht, bleibt er stehen. And he turns. Und er dreht sich um. Why? Warum? Because that was his messianic title. Denn das war sein messianischer Titel. The Messiah would be the son of David. Der Messias wäre der Sohn Davids. And here's one person in the crowd. Und hier gibt es eine Person im Volk. Who speaks forth his word. Das sein Wort ausspricht. And Jesus stops dead in his tracks. Und Jesus bleibt stehen. What is coming out of my mouth tonight? Was kommt aus meinem Mund heraus heute? As we stand up to worship. Wenn wir aufstehen, um anzubeten. Speak forth something. Sprich etwas aus. Say Holy Spirit. Sag Heiliger Geist. Worship through me tonight. Bete durch mich an. Holy Spirit. Heiliger Geist. Light me up tonight. Erleuchte mich heute. Holy Spirit, make these words real to me tonight. Heiliger Geist, mach diese Worte wahr für mich. Holy Spirit, I want to be a worshiper who worships in spirit and truth tonight. Heiliger Geist, ich möchte ein Anbeter sein, der im Geist und in der Wahrheit anbetet. Speak something forth. Sprich etwas aus. And Jesus will turn. Und Jesus wird sich umdrehen. There's one right there. Und er wird sagen, oh, da I ist love einer. It. Das liebe ich. And he will light up your soul. Und er wird deine Seele Let's all stand. Erleuchten. Stehen wir alle auf. Speak something forth to the Lord. Sprich etwas aus vor dem Herrn. Jesus, we love you tonight. Jesus, wir lieben dich heute. We are the temple of the Holy Spirit. Wir Fill sind us. Der Tempel des Heiligen Geistes. Füll uns. Fill this room with the praises of Israel. Fülle diesen Raum mit dem Lobpreis Israel. The praises of your people. Dem Lobpreis deines Volkes. The praises of the church. Dem Lobpreis der Gemeinde. We love you, Father. Wir lieben dich, Vater. Thank you, Lord. Danke, Herr.